Viele Unternehmen, die Ölpalmen anbauen und weiterhin Zugang zu den hochwertigen internationalen Märkten haben wollen, unterzeichnen mittlerweile freiwillig die Nachhaltigkeitsstandards des 2004 gegründeten Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO. Wer vom RSPO zertifiziert werden will, muss die Auswirkungen auf Boden, Wasserversorgung und Luftqualität berücksichtigen und Pläne vorlegen, wie die Schädigung der Artenvielfalt abgemildert werden kann. Wie man eindeutig nachweisen konnte, verbesserten sich bei Anwendung dieses Zertifizierungssystems die Lebensgrundlagen und negative Auswirkungen auf die Umwelt schwächten sich ab. Welche Macht die Verbraucher haben, wenn es darum geht, die Nachhaltigkeit zu gestalten, wurde in Europa deutlich. Staaten wie die Niederlande und Belgien sowie multinationale Großkonzerne wie Unilever und Carrefour verpflichteten sich 2020 nur noch Palmöl mit einer 100%igen RSPO-Zertifizierung als Zutaten in ihren Lebensmittel- und Kosmetikprodukten einzusetzen. Der internationale Druck und die Unterstützung muss aber aufrechterhalten werden, denn den Kleinbauern fehlen häufig die Mittel oder die Anreize, um die RSPO-Richtlinien zu übernehmen, und insbesondere in Asien stehen ihnen immer noch nicht zertifizierte Märkte für ihre Geschäfte offen. Einen gewissen Optimismus können wir vielleicht auch daraus ziehen, dass Galionsfiguren wie Greta Thunberg und Vanessa Nakate auf der ganzen Welt eine Welle von Schulstreiks und Protestaktionen in Gang gesetzt haben, um dringende, gemeinsame, politische und wirtschaftliche Maßnahmen für Umweltgerechtigkeit und gegen den Klimawandel zu fordern. Außerdem steht womöglich der Zeitpunkt kurz bevor, an dem die europäischen und amerikanischen Staaten endlich gezwungen sind, unmittelbar mit jahrhundertelangem Kolonialismus und Imperialismus abzurechnen, die Narben in Form globaler Ungerechtigkeit und, innerhalb ihrer eigenen Grenzen, ein Erbe der Rassendiskriminierung hinterlassen haben. Im Jahr 2020 kochten die Ungleichheit und die Diskriminierung hoch, die seit dem 15. Jahrhundert die Wechselbeziehungen Europas und Nordamerikas mit den Tropen belasten. Nachdem George Floyd am 25. Mai 2020 in Minneapolis von Sicherheitskräften getötet worden war, erregte die Black Lives Matter, BLM-Bewegung, national und international großes Aufsehen. Schätzungsweise 15 bis 26 Millionen Menschen protestierten quer durch die Vereinigten Staaten gegen diesen brutalen Übergriff, aber auch gegen den Tod von Ahmaud Arbery und Breonna Taylor, die im Februar bzw. März des gleichen Jahres getötet worden waren. Damit wurde BLM zu einer der größten Bewegungen der nordamerikanischen Geschichte. Die nationale und internationale Unterstützung ging weit über die Vereinigten Staaten hinaus. Proteste wurden in Australien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Japan, Neuseeland und Großbritannien organisiert. Ebenso konnten wir ein steigendes Bedürfnis beobachten, sich mit den Symbolen und Systemen auseinanderzusetzen, die von den langjährigen Übergriffen der Europäer und Nordamerikaner in ihren Kolonien zurückgeblieben waren. Unter anderem wurden Statuen gestürzt, darunter die von Edward Colston, den wir bereits in Kapitel 11 kennengelernt haben. Es waren die Denkmäler von Personen, die wegen ihrer rassistischen Ansichten, ihrer Beteiligung an der Sklaverei und ihrer Beiträge zur Ermordung indigener Bevölkerungsgruppen bekannt waren. Multinationale Konzerne und akademische Institutionen verpflichten sich, in Arbeitsumfeld und Gesellschaft mehr Gleichberechtigung herzustellen. Zugegeben, vieles davon ist noch oberflächlich oder eher symbolisch und eine ganze Reihe von Politikern und anderen Mitgliedern der Gesellschaft leisten Widerstand. Aber stehen wir vielleicht doch an der Schwelle einer größeren gesellschaftlichen Abrechnung? Eine Abrechnung, die jahrhundertelange Ausgrenzung, Verfolgung und Ausbeutung bestimmter Teile der Gesellschaft anerkennt und sich der Thematik stellt? Werden wir miterleben, wie die europäischen und nordamerikanischen Staaten anerkennen, welche Rolle sie für die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Lage der Staaten in den Tropen und deren heutige Schwierigkeiten spielen?